Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich begrüße unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Bin neugierig. Soll ich loslegen? Ja, klar. Also ich bin 43, Single seit 2 Jahren. Und in letzter Zeit stelle ich an mir fest, dass ich wahnsinnig negativ mit meinem Aussehen beschäftigt bin. Ich finde mich so abstoßend vom Gesicht her. An mir ist jetzt nichts Auffälliges, wie ich mir habe sagen lassen. Aber ich finde mich absolut unhübsch, unattraktiv und eher zum Hässlichen gehend. Und wenn ich mich damit abfinden könnte, hätte ich ja wieder Ruhe. Aber ich kann mich irgendwie nicht damit abfinden. Und meine Frage ist an Sie wäre jetzt, ich hoffe natürlich an dieser berühmten Impulse von Ihnen, der meine Fantasie anregt, wie ich irgendwie aus dieser Fixierung rauskomme. Ich weiß natürlich, dass das ganz Oberflächliches ist, aber das hilft mir auch nicht weiter. Es behindert mich, es hemmt mich im Kontakt vor allem mit Männern. Fixierung finde ich ein ganz spannendes Wort. Angenommen, wir säßen uns gegenüber, was würde ich sagen, zu Ihnen sagen, wenn ich Ihr Gesicht sehen würde? Wahrscheinlich sympathisch, jetzt nicht schön, aber normal. Also das wurde mir jetzt gespiegelt von guten Freunden. Und das würden Sie nicht annehmen können? Das wäre für mich schon irgendwie vernichtend. Komischerweise. Was müsste ich sagen, dass Sie sich... was ist denn das Gegenteil von vernichtend für Sie? Das wäre, Mensch, du hast ein hübsches Gesicht oder du bist irgendwie anziehend. Was ist denn das Gegenteil für vernichtend bei Ihnen? Das Gegenteil von vernichtend. Mhm. Also jetzt nicht der Kommentar, sondern... Nur der Begriff. Aufwertend, irgendwie bestätigend, liebevoll. Aber vernichten ist ja ein dramatisches Wort eigentlich. Ja. Wenn wir das mal so auf uns wirken lassen und das Gegenteil überlegen, was wäre das Gegenteil von vernichtend? Aufwertend. Ich bin aufbauend. Vernichtet, aufbauend. Aha. Genügt mir irgendwie noch nicht, aber vielleicht kommen wir da nochmal hin. Aha, also das heißt, ich müsste so richtig sagen, boah, siehst du klasse aus. Wie lange würde das anhalten, dass Sie mir glauben? Also so extrem würde ich das natürlich nicht glauben. Also mein letzter Freund fand mich hübsch und hat das oft auch gesagt, aber so übertrieben, das konnte ich auch wieder nicht glauben. Aber na gut, schwierig aufzulösen für mich. Wenn ich zu Ihnen sagen würde, also Sie sehen wirklich absolut mittelmäßig aus und das Alter hat jetzt auch schon zu Schieflage im Gesicht geführt und letztendlich wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, dass man sich über einen guten Chirurgen Gedanken macht, was würde dann passieren? Dann würde ich, glaube ich, laut loslachen. Jetzt auch. Obwohl, es sind natürlich auch meine Gedanken. Es ist schon so, dass ich schon an sowas Drastisches gedacht habe. Nein, aber ich glaube, mir geht es darum, dass jemand mich nicht abstoßend findet, sondern doch noch liebenswert. Mhm. Aber ich weiß nicht, warum ich das so an einem Gesicht festmache. Angenommen, diese Fixierung, dieser Tick, das ist ja wirklich festgefräst, wie andere sich auf den Bauch gucken und sagen, wenn ich diese Falte nicht hätte, dann. Angenommen, Sie würden morgen früh aufwachen und Sie würden in den Spiegel gucken. Und Sie würden sich plötzlich im Spiegel sehen und das Gesicht wäre genau so, dass Sie sagen können, wow, klasse. Was würde sich für Sie verändern? Ja, dann würde ich sehr selbstsicher durch die Gegend wandern und auch keine Scheu haben, Menschen anzuschauen, dann würde das ganze Thema für mich wahrscheinlich nicht mehr so wichtig sein. Und wenn es überhaupt gar kein Thema mehr ist, wie würden Sie dann zur Haustür rausgehen? Befreit. Mich auf andere Dinge befreit und ich könnte mich auf andere Themen, die wichtiger sind, konzentrieren. Was wäre ein wichtigeres Thema? Alles wahrscheinlich. Kunst, Wissenschaft, Umweltschutz, Tierschutz, also es wären Energiefallen. Ja. Wenn die Energie auch in Partnerschaft frei werden würde, was würde sich in der Partnerschaft verändern? Also ich habe ja jetzt keine Partnerschaft. Wir tun ja so, als ob. Sie sind ja auch morgen nicht wirklich hübsch, sondern wir tun so, als ob Sie sich im Spiegel anschauen und sagen, wow. Obwohl, in Märchen gab es sowas schon. Aber gut. Also was würde sich in der Partnerschaft ändern? Ja, ich würde einfach nicht mehr so von außen auf mich sehen. Ich könnte mehr in mir sein. Und was das wäre nicht so wichtig. Was wäre denn anders? Sie würden sich nicht mehr so von außen sehen, sondern wären bei mir bei sich. Was würde sich in der Partnerschaft verändern? Ja, das ist knallhart. Ja. Dann hätten Sie nicht mehr einen Typen, der zu Ihnen immer sagen müsste, du siehst toll aus, sondern was könnte der dann zum Beispiel sagen, wenn das Thema einfach weggepustet ist? Ich will mit dir alt werden, ich will mit dir ein Kind haben, ich will mit dir zusammenleben, ich will, dass wir das Leben teilen. Ich finde es mit dir nicht langweilig oder ich habe dich lieb oder so, ja. Was würden Sie zu diesen ganzen, ich habe ja ganz bewusst Bindungsanträge, ich will mit dir alt werden, ich will mit dir den Alltag teilen, ich will mich abends auf dich freuen oder mich mit dir ärgern oder mit Nudelschlachten um uns werfen oder keine Ahnung. Was würden Sie zu diesen Bindungsangeboten sagen? Ich hab noch zu sehr meinen letzten Partner im Kopf leider und da war ich so geblendet von dessen Schönheit und dachte immer, da kommt muss jetzt eine schöne Frau daherkommen, dann ist der weg. Und also das fällt mir jetzt ganz schwer, mich da wann gebunden gefühlt überhaupt schon in den 43 Jahren? Relativ ja, also wann? Schwer, ein Jahr mit dem vielleicht vor 3 Jahren. Wie lange? Das ging 2 Jahre. Und davor? Hatte ich auch Partnerschaften. Da war das nie ein Thema, komischerweise. Auch für mich nicht, bei dem Mann. Ja, das aber mit dem Gesicht haben wir ja jetzt vergessen. Wir gucken ja, wir forschen ja immer noch so. was ist, ich bin jetzt mal, ich versuch's mal. Ich habe irgendwie wie so, weiß ich nicht, so ein Pfad habe ich so in meinem Kopf. Ich bin jetzt ein männliches Wesen, ein Single, wo diese Sekunden, nicht Kleber, aber Verlieber da ist. Und ich nähere mich und wir sind jetzt vielleicht schon ein paar Monate zusammen. Und jetzt möchte ich gern, dass wir einen Dialog anfangen zu spinnen. Ich würde dann vielleicht sagen, Mann, wir haben nicht viel Zeit oder auf was warten wir noch? Lass uns zusammenziehen. Wollen wir eine eigene Wohnung nehmen? Wäre ich eher dagegen. Warum? Aus Erfahrung. Okay. Hey, eine eigene Wohnung, wir zwei zusammen, abends köcheln, zusammen, weiß ich nicht, Füße unter Wolldecke stecken, kuscheln, einschlafen. Unser Schlafzimmer, dein Arbeitszimmer, mein Arbeitszimmer, unser Wohnzimmer. Hey, lass uns eine Wohnung zusammen beziehen. Nee, lass uns noch 10 Jahre warten. Dann müsstest du aber schon nach Italien, um die Hormonbehandlung machen zu lassen, weil ich möchte auch noch ein Kind von dir. Das will ich ja schon mal gar nicht. Okay. Jetzt haben Sie die Wahl. Wollen Sie sich weiter auf Ihr Gesicht fixieren? Oder wollen Sie weiter die Angst leben, zu viel Nähe zu leben? Also ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang. Aber ich? Zumal ich das ja jetzt erst seit in den letzten Monaten, also in den letzten Jahren verstärkt habe. Vielleicht drängt ja auch die Zeit. Spielen wir es nochmal durch. Also ich habe jetzt einen Korb gekriegt. Also ich weiß, dass Sie erst in 10 Jahren mit mir zusammenziehen wollen. Ich bin jetzt nicht persönlich. Nein, ich bin das, nehme ich jetzt. Ich bin auch nur, ich bin nur als Mann hier. Also ich gehe ja gleich wieder in meine Frauenfunktion. Also ich bin jetzt beleidigt. Ich weiß erst, dass Sie in 10 Jahren mit mir zusammenziehen wollen. Ich weiß, dass Sie von mir kein Kind haben wollen. Dann müssen wir ja eine andere Gemeinsamkeit entwickeln, weil jetzt müssen Sie mich ja überzeugen, dass ich bei Ihnen bleibe. Weil im Moment bin ich ziemlich frustriert. Weil ich will muscheln, ich möchte ein Kindchen haben, ich möchte mit Ihnen alt werden und ich kriege jetzt gerade wirklich ein Eimer Wasser wird mit Eisteilen, also es prickelt und kracht und jetzt müssen Sie irgendwas tun, dass ich bleibe. Kuscheln geht ja trotzdem. Nur muss ich mich manchmal zurückziehen können. Meine eigene Wohnung. Was ist das Angebot, dass ich bei dir bleibe? Ja, weil wir Spaß zusammen haben, weil ich dich nicht zu viel fordere. Spaß kann ich auch mit meinen Freunden haben. Und meine Putzfrau fordert auch nichts. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ja, das können wir ja trotzdem. Auch mit getrennten Wohnungen. Wie stellst du dir deine Beziehung, eine Bindung vor? Also da sehe ich keinen Unterschied zu einer Wohnung, zu einer gemeinsamen. Wie siehst du dann die Beziehung, würde ich dich fragen? Weil ich möchte mit jemandem zusammen aufwachen. Ich möchte jemanden neben mir haben, gerade wenn er auch so ein Alltags... Jetzt kommt das Wort einmal, ausnahmsweise ist es mir entflutscht. Jetzt kommt das Alltagsgesicht der Migräne, das Alltagsgesicht von Müdigkeit, das Alltagsgesicht von hormonellem Glück. Ich möchte neben dir aufwachen und dein Alltagsgesicht sehen. Und das Wort ist mir jetzt rausgerutscht. Ich wollte es eigentlich nicht im Gespräch drin haben. Es ist mir jetzt richtig, richtig rausgerutscht. Und vielleicht schließt sich da der Kreis unseres Gespräches. Denn da darf ich eher, ja, das würde ich eher nicht wollen. So ist es. Da schließt es sich. Und deswegen die Fixierung auf ein Gesicht, das etwas hergeben soll, etwas anderes hergeben soll, weil es was Bestimmtes nicht hergeben darf. Ein müdes Gesichtchen. Ein beglücktes Gesichtchen. Ein Migräne-Gesichtchen. Ein muffiges Gesichtchen. All das darf es nicht sein. Sondern es soll immer gut aussehen, ja. Und das sind die schönsten Gesichter, die es gibt. Murmel, ja. Murmel. Dabei ist es mir eigentlich wirklich nur rausgerutscht. Das mit dem Alltagsgesicht. Ja, weil ich das Wort gar nicht mehr sagen wollte. Murmel. Jetzt haben wir ein Bild entwickelt und müssen gucken, wie wir das in den Alltag integrieren. Vielleicht wäre es ganz spannend. Bindung ist ja wirklich Nähe kann Angst herstellen. Nähe ist auch nochmal so diese besondere Herausforderung, eine Fassade vielleicht aufrechterhalten zu müssen oder sie aufzugeben. Richtig. Guter Punkt, ja. Ganz guter Punkt. Ja, der ist sowas von supermäßig gut. Ich weiß es nicht. Gesicht, wie Sie sich's vorstellen, ist ja eine Maske. Wie wär's, wenn Sie sich jede Woche einmal eine Maske zulegen, die nicht der entspricht, auf die Sie fixiert sind, sondern die einem Alltagsgesichtchen näher kommt? Ich habe jetzt so ganz skurrile Ideen, einfach mal auszuprobieren, was mitmenschlich oder zwischenmenschlich passiert. Sie malen sich an einem Tag in der Woche einen dicken, fetten Pickel ins Gesicht. Nächste Woche können sie sich erholen und können die Fassade aufrechterhalten. In der Woche drauf. Ich weiß nicht, wie man, das musste man eine Maskenbildnerin fragen, wie man sich Schatten unter die Augen platziert. Einmal in der Woche. Einmal wieder die Woche drauf. Ein Tag in der Woche. Ein müdes Gesichtchen. Das heißt, ein bisschen blass schminken. Das wäre der natürliche Zustand. Ganz genau. Mhm. Und schauen, was passiert. Und beobachten, wie es ihnen geht. Erstmal nur so tun, als ob. Um zu gucken, was sich entspinnt, was für ein Kontakt entsteht. Wie viel Nähe vielleicht passieren kann, wenn einer mit dem anderen Pickel neben ihn sitzt oder keine Ahnung. Es ist ein Abenteuer. Und ich glaube, dieses Abenteuer ist am besten für sie zu steuern. Oder es darf passieren, wenn sie es einmal am Tag 14-tägig probieren. Mhm. Probieren, also durch das Gegenteil von Hübschheit aufzufallen, sozusagen. Oder überhaupt das Alltagsgesicht zu zeigen. Mhm. Das, was bislang noch nicht wirklich einer sehen durfte. Am Anfang, weil sie ja wirklich absolute Anfängerin sind, bin ich noch gnädig. Vielleicht erstmal unter Freunden. Aber so nach der dritten Übung, nach der dritten Probe, wäre es dann doch vielleicht schon etwas Offizielleres, wie einmal in der Arbeit. Mhm. Oder wenn wir dann schon ganz mutig sind, vielleicht auch einmal in der Oper. Weil Alltagsgesichter sprechen. Masken sprechen nicht. Mhm. Und die Sprache, die ihr Freund vor 2 Jahren mit ihnen gesprochen hat, war eine maskenhafte Sprache. Und die tut weh. Das mit den diesen platten Komplimenten? Ja. Ja, das war sehr maskenhaft. Ja, stimmt. Und deswegen möchte ich eine Alltagssprache einladen über ein Alltagsgesichtchen. Mhm. Probieren? Ja. Super. Das ist genau diese Fantasie, die ich mir erhofft habe von Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Ich werde jetzt gucken, ob irgendwo hochprofessionell, ich weiß, wir wissen ja nicht, das ist ja alles anonym, ob hochprofessionell eine mal an mir vorbeigeht und die sich Schatten unter die Augen gelegt hat. Und dann werde ich Ihnen zuzwinkern und sagen, was für eine schöne Frau. Danke, ja. Alles Gute. Dankeschön. Viel Tschüss, Glück. Frau Lemmle. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Stiller. Meine, ich bin 22. Okay, also Müller-Schulze und alles andere sagen wir nicht mehr, damit die Schweigepflicht hier gewährleistet ist, okay? Okay. Ja. Mhm. Und ich bin jetzt auf der 11. Klasse einer Fachoberschule. Mhm. Ja, ich bin jetzt durchgefallen und ich habe so Probleme wegen Depression und Angst. Eben auch wegen Praktikum und solche Sachen. Mhm. Weil ich bin jetzt komischerweise wegen dem Praktikum durchgefallen. Ich stehe auf, also von den Noten her stand ich auf 3, also erfolgreich. Mhm. Und im Praktikumsbericht auch auf 8 Punkten. Mhm. Und die Lehrerin hat es dann nochmal rein holen lassen von mir, um es nachzukorrigieren im Sommer. Mhm. Die ganzen Berichte, dass ich nochmal gebe, und da hat sie gesagt, das war nicht in Ordnung, das war unter aller Sau. Mhm. Ja. Sag mal, du, ich darf du sagen? Ja, klar. Oh, super. Hm. Und wenn du magst, auch zurück. Du hast von Depressionen und Angst gesprochen. Sind die jetzt erst nach diesem Praktikumsdurchfallerer passiert oder waren die vorher schon? Das war jetzt diese Angst, also diese Depressionen, die sind erst jetzt seit September, wo ich die Klasse wiederholen muss. Mhm. Und Die Ängste waren eigentlich schon letztes Jahr da, weil unsere Lehrerin gesagt hatte, wenn ihr das Praktikum jetzt nicht schafft, dann seid ihr draußen aus der Schule, das erste Praktikum. Mhm. Also so ermuntert hat uns noch kein Lehrer auf die Weise. Du sprichst ja schon sehr profimäßig von Depression. Ist das eine Diagnose, die dir bereits gestellt worden ist, oder ist das eine selbsternannte Diagnose? Das ist eher so eine selbsternannte. Ich meine, ich fühle mich niedergeschlagen, ich fühle mich müde. Mhm. Und ich meine, ich will mich dann hinsetzen, auch ein Bericht schreiben über die ganzen Sachen. Mhm. Ich weiß, was ich schreiben möchte, und dann schaffe ich es nicht, weil ich sage, ich kann nicht. Weißt du, was mir auffällt? Was? Also das fällt mir total auf. Du hast eine wunderbare Stimme, ja. Die sehr ausdrucksstark, also so von der Stimmhöhe, also sehr ausdrucksstark schildern kann, was ihr widerfahren ist. Ja. Als ob du sozusagen auf der Bühne stehst, also das ist das Bild, was mir dazu einfällt. Mhm. Nicht, dass du es tust, sondern das ist das Bild, was mir dazu einfällt. Als ob du auf der Bühne stehst und wirklich enorm darstellerisch stark deine Rolle darstellst. Ja. Gnadenlos gut, finde ich dich. Also ich sitze schon im Zuschauerraum und habe schon ein Abo für die nächsten 10 Wochen gekauft. Könntest du, angenommen ich hätte überhaupt recht mit diesen darstellerischen Fähigkeiten, auch eine Geschichte erzählen, wo es dir saumäßig gut ging? Im Praktikum oder? Oh, überhaupt? Ja, ich meine, soll ich sagen, es gab mal so ein Praktikum, das war ein Bestattungsinstitut, und da habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Ja, das war, die Leute waren sehr nett dort und mir die Arbeit gefallen. Ist noch jemand bei dir im Raum mit? Nee. Ich dachte, hätte ich noch jemand gehört. Ich finde das klasse. Das finde ich aber auch, das passt aber auch auf die Bühne. Ich war in einem Bestattungsdienst, habe ein Praktikum gemacht, das hat mir gut gefallen. Also du hast wirklich ein ganz, was so ganz lebhaftes, bildhaftes. Gibt es noch eine Geschichte, die du mir sozusagen im nächsten Dreh auf der Bühne erzählen kannst, wo du total gut drauf warst? Moment, da müssen wir überlegen. Naja, halt jetzt mit meinem Freund halt auch. Ich habe jetzt einen Freund kennengelernt, also einen Freund bekommen. Mhm. Und es war total schön, mit ihm dann in der Disco zu tanzen. Mhm. Die Sachen. Ja, und halt auch die weiteren Sachen, was halt danach war, die Treffen und wir dann Kuchen gebacken haben zusammen. Ja. Und da kriegst du gleich eine ganz andere Stimme. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Wenn wir jetzt in Gedanken. Ja. Ich denke gerade drüber nach. Ich bin so begeistert auf deine Bilder eingestiegen, dass ich gar nicht so genau den Auftrag von dir noch im Kopf habe. Wobei soll ich dir nochmal helfen? Wegen diesen Depressionen und eben meine Lehrerin halt die Sachen. Ich weiß nicht, die. Aber die Depression haben wir ja jetzt schon bearbeitet. Wir haben ja jetzt gerade einen Kuchen gebacken. Ja. Angenommen, du würdest in dieser Haltung, die du mit deinem Freund in der Disco erlebt hast, dann hast du so verschmitzt gesagt und alles andere, was sich dann angeschlossen hat. Ja, die Treffen und. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Wenn du in dieser Haltung dir nur mal vorstellst, weil du hast wirklich unglaublich darstellerisch, also verbal darstellerisch, auch starke Bilder. Wenn du in dieser Haltung morgen in die Schule gehen würdest, ins Praktikum gehen würdest, entschuldige. Ja. Und du stellst dir vor, und du hast ja so eine ganz bildhafte Vorstellungskraft auch. Ja. Die Lehrerin würde dich in dem Praktikum in einer Stunde 3-mal angeschaut haben und du würdest in dem Blick sehen, dass sie dich für das, was du gerade getan hast, toll findet. Das habe ich leider nicht so erlebt noch. Nee, aber wir wollen ja das jetzt auch erstmal üben, wie es sein könnte. Ja. Weil wenn man nämlich nicht erstmal auf jemanden eingeschossen hat und umgekehrt, dann nimmt man nämlich pausenlos nur noch diese missbilligen oder scheinbar missbilligenden Blicke wahr. Ja. Oder man interpretiert nachher auch die Blicke schon so. Ja, oder die Handlungen. Oder die, genau, kluges Mädchen. Kluges Mädchen. Ja, das war ja auch mit dieser Stichwortaufgabe. Sie hat mein Meinung nicht korrigiert gehabt. Die es nie gegangen hat, die Ex ausgeteilt hat, die den Notenschnitt genannt und hat über eine Arbeit nicht gegeben, weil sie meine noch nicht korrigiert hatte. Oder die Handlung. Und mit dieser gleichen Pfiffigkeit, mit dieser gleichen, naja, und alles andere, was folgt. Beobachte doch mal demnächst, und du hast wirklich eine reiche, ganz kreative, ausdrucksstarke Welt. Ja. Und versuch die Lehrerin mal in deine Welt einzuladen, die so kreativ ist, wie wir sie hier in diesem kurzen Gespräch erleben durften. Ja. Dass du dreimal in einer Stunde beobachtest, wie sie dich anschaut und sich innerlich sagt, Mann, die ist ja klasse oder was auch immer. Ja. Was würdest du dir wünschen, was sie sagt, wenn du sie anschaust, was sie natürlich nur durch die Augen ausdrücken könnte? Was würdest du dir wünschen, was sie zu dir sagen könnte? Dass sie sagen würde, dass ich gut bin und dass sie halt das Jahr, also ich meine immer so rum, ich wäre jetzt 11. Klasse zu Ende. Mhm. Dass sie dann zu mir kommt und sagt, so, sie haben ein gutes Praktikum abgeleistet. Jetzt gehen sie in die 12. Klasse. Okay. Was wäre so ein kleiner Zwischenschritt? Weil das wird sie morgen in der ersten Stunde nicht sagen können. Naja. Was wäre so ein kleiner Zwischenschritt, den sie dir mit Blicken mitteilen könnte? Dass sie mich halt mal anlächelt. Und zwar halt nicht, wenn wir eben über solche Sachen reden, wie, also ich, als wenn sie mich fragt, ob ich in eine Psychotherapie gehe oder so, hat mich immer gefragt gehabt. Mhm. Also das heißt, dass du ein Lächeln spürst? Ja, dass sie halt einfach zu mir hingeht und sagt, ja, sie haben gut gearbeitet. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal, dass ich weiß, dass es ein Kunsttrick ist. Hm? Ich halte dich für kreativ, fast hochbegabt in Darstellung. Ja. Und wenn wir jetzt erstmal nur so tun, als ob sie dir so ein Lächeln schenkt, und in dem Lächeln ist Bewunderung. Ja. Willst du das probieren? Ja. Dreimal. Und dem Lachen finde ich, dass du das schon sehr gut hinkriegst. Mhm. Nochmal. Du hast enorme darstellerische Fähigkeiten. Du hast eine enorme Sprachfähigkeit, auch von der Tempo, vom Stimmung her. Mhm. Diese Kraft, diese kreative Kraft, auch so ein bisschen Verschmitztes, nutzt du, dass du so tust, als ob du ein Lächeln in ihren Augen siehst, das heißt, wow, ich finde dich toll. Willst du versuchen, das so zu verstehen, so zu interpretieren, weil du hast sehr schön gesagt, alles andere interpretiert man auch. Ja, wir haben ja das gelernt auch von der Wahrnehmung her. Dass Wahrnehmung immer subjektiv ist. Das haben wir bei ihr gelernt. Schau, du hast mir eigentlich nur Unterricht erteilt, wie es richtig geht. Ich finde dich einfach klasse. Ja. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr, sehr, sehr viel Glück. Und wir haben jetzt gerade ein wunderbares Anschauungsmaterial erarbeitet, dass dieser Lehrstoff 100% richtig ist. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute dabei. Ja. Naja, ich meine, schon. Und wie komme ich eigentlich mit diesem. Also sie halt dann immer. Sie hat gesagt, es gibt nur eine Wahrheit, sie anzuschauen, die Lehrerin. Sie hat uns dabei beigebracht, dass wir eben verschiedene Sichten auch haben können von einer Person, aber sie kommt her und sagt: aber Lena, das. Was? Du sitzt ja jetzt und steuerst, nicht mehr sie. Ja, sie hat gesagt, so, Sie dürfen nicht sagen, dass sie Angst vor mir haben. Oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich nochmal gesagt, also oder das, ich habe versucht, es so zu drehen und zu wenden, dass du diejenige bist, die es letztendlich umschwingt. Nicht drauf warten, dass sie es umschwingt, sondern du. Da war doch was mit der Wahrnehmung. Ja, und sie hat halt dann gesagt, das heißt Respekt. Okay. Und jetzt drehen wir es aber wieder um. Nicht das, was von ihr kommt, sondern was du sozusagen reinfütterst. Wie du deine Wahrnehmung veränderst. Hm. Wollen wir es probieren? Ja. Klingt noch so ein bisschen zaghaft. Zwischendurch war aber schon mal so was ganz Schönes an Power und an Lachen da. Hm. Und es ist ja auch eine ganz konkrete Aufgabe für den nächsten Praktikumtag. Dreimal in der Stunde. In einer Stunde. Ja. Okay? Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Also, ich verlange das. Im Praktikum muss das erledigt werden, was Praktikumsstoff ist. Ja, ich weiß, es ist halt jetzt die Kindertagesstätte, was wir haben. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Hallo. Sie erzählen mir ein bisschen? Ja, guten Abend, Frau Lemle. Guten Abend. Ja, die Geschichte ist folgende. Es geht um mich und meine Frau. Wir sind seit 30 Jahren verheiratet. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass wir, oder nicht gemerkt, sondern wir haben immer weniger miteinander gesprochen. Und aus diesem immer weniger Sprechen stellen wir jetzt fest, dass wir eigentlich in einer Sackgasse geraten sind, wo Gespräche dann miteinander in Streit enden und eigentlich zu keinem Ergebnis führen. Wir werfen uns gegenseitig Sachen an den Kopf, die vor Jahren gewesen waren. Oder, wenn ich jetzt von mir aus, von meinen Gefühlen aus spreche, läuft das so, dass ich einfach Angst habe, mich zu öffnen meiner Frau gegenüber, weil ich eben die Angst habe, ja, sie wendet das wieder gegen mich oder sie erfährt eine Schwäche von mir und wendet das, setzt das ein gegen mich. So dass wir eigentlich, wir schaffen es auch nicht auseinanderzugehen, das ist ja das Wirkliche. Wir schaffen es nicht auseinanderzugehen,